Kundgabe 6070. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.10.1954. Du sollst keine fremden Götter haben neben mir. Wem ihr eure Liebe schenket, das ist euer Gott. Und nun prüfet euch ernstlich, was euer Herz begehrt. Und so eure Sinne irdisch gerichtet sind, dann ist der Mammon euer Gott. Dann dienet ihr einem Götzen. Dann seid ihr dem verfallen, der Herr ist, der Finsternis. Den Gott der Liebe aber kennet ihr nicht, solange ihr einem Götzen dienet. Und so euer Mund spricht, ich glaube an Gott, so sind dies leere Worte. Denn würdet ihr überzeugt an einen Gott der Liebe glauben, dann würdet ihr auch nach ihm verlangen. Ihr würdet ihm allein dienen und euch lösen von allem, was der Welt angehört. Ihr würdet dann keinen anderen Gott haben neben mir. Ihr würdet mir allein eure Liebe schenken und nun auch meine Liebe besitzen dürfen ewiglich. Ihr solltet nicht so leichtfertig mit dem Wort Gott umgehen. Ihr solltet euch des Wortes tiefster Bedeutung bewusst sein. Ihr solltet bedenken, dass Gott das höchste und vollkommenste Wesen ist, dem eure ganze Liebe gehören soll. Ihr solltet nicht reden vom Glauben an mich, solange euch noch ein anderer Gott begehrenswert ist, der irdische Mammon, den ihr Menschen über alles liebt. Dann bekennet euch auch offen zu ihm, aber führet nicht meinen Namen im Munde. Denn ich, euer Gott und Vater von Ewigkeit, will eure ganze Liebe besitzen und sie nicht teilen mit dem, den ihr in Wahrheit anstrebet. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt keine fremden Götter haben neben mir. So lautete mein Gebot, das ihr Menschen völlig aus eurem Gedächtnis gestrichen habt. Denn ihr alle habet fremde Götter neben mir. Ihr alle hängt euer Herz an irdische Güter. Ihr alle treibet Götzendienst, solange ihr euch nicht lösen könnet von der Welt um meinetwillen, solange das Verlangen nach mir nicht euer ganzes Herz erfüllt. Ich allein bin das Gute, das Wahre, das Liebenswerte. Und wer noch fremde Götter anbetet neben mir, dessen Glaube an mich ist nicht überzeugt, ansonsten er alles aus seinem Herzen verbannen würde, um mich allein aufzunehmen, um mir allein zu dienen. Und ihr könnet nur einem Herrn dienen, wo eure Liebe ist, da ist euer Gott. Bedenket diese Worte wohl und prüfet euch ernstlich, wem ihr eure Liebe schenken wollet. Denn dieser wird auch Besitz ergreifen von euch, um euch selig zu machen oder euch zu verderben. Amen.